Wer läutet draußen an der Tür? Komm, dass sie sich erhält. Ich geh schon, Schatz. Der Bub hat nur die Semmeln hingestellt. Wer läutet draußen an der Tür? Bleib nur, ich geh, mein Kind. Es war ein Mann, der fragte an beim Nachbar, wer wir sind. Wer läutet draußen an der Tür? Lass ruhig die Wanne voll. Die Post war da. Der Brief ist nicht dabei, der kommen soll. Wer läutet draußen an der Tür? Leg du die Betten aus. Der Hausbesorger war's. Wir sollen am 1. aus dem Haus. Wer läutet draußen an der Tür? Die Fuchsien blühen so nah. Pack, Liebste, mir mein Waschzeug ein und wein nicht. Sie sind da.